Fit in Deutsch 1. Modelltest. Hören, Teil 2. Du hörst zwei Gespräche. Zu jedem Gespräch gibt es Aufgaben. Kreuze an, richtig oder falsch. Du hörst jedes Gespräch zweimal. Beispiel. Hallo David. Hi Leonie. Na, was gibt es heute zum Essen? Pizza mit Würstchen. Sie schmeckt sehr gut. Schon wieder Würstchen? Ach ja, stimmt. Du magst kein Fleisch. Aber hier, Leonie, guck mal. Es gibt auch Pizza mit Gemüse. Super, dann nehme ich die Pizza mit Gemüse.